1. Zu genezit, so erklart der Herr, word ich der Gott aller Geschlechter Israel sein, und sie sollen mein Volk sein. 2. Der Herr verkündet, dass das Volk, welch dem Schwert entkommen ist, in der Wüste fand, als Israels Ruhe fertig. 3. Gott erschien aus der Ferne und erklart, dass sein Volk mit einer Ewigen liebliert und im Dieselb sein Treue bewahrt hat. 4. Verspricht, Israel wieder aufzubauen, so dass das Volk erneut mit Musikinstrumenten und fröhlichen Tanzen aussehen kann. 5. Auf den Bergen Samarias wer den wieder Weinberg gepflant, deren Frucht die Pflanze schließlich selbst geniessen dürfen. 6. Es wird ein Tag kommen, und dem die Wächter im Gebirge Ephraim dazu aufrufen, gemeinsam zum Berg Zion zum Herrn zu sehen. 7. Der Herr fordert dazu auf, mit Freude über Jacob zu jubeln und Lot zu verkünden, dass den Überes Seins Volks gerettet hat. 8. A word siausdem Norden und von den Enden der Ode sammeln, wobei ort schwarschen bedürftig teil dieser großen Heinke sind. 9. Unter Tranen und Gebieten kehren sie zurück, waren Gott sie sicher und wasserbacken in Langfurt, die er sich als Vater Israels betrachtet. 10. Die Volke sollen horen, das Dirgenage, der Israels erstreut hat, es nun wie ein Herzammelt und schützt. 11. Der Herr befreit Jacob aus der Gewalt der, die Machtiger wären also, und erlos sein Volk aus der Unterdrücken. 12. Sie werden auf dem Berg Zion jubeln und sich über die Gaben des Herrn freuen, waren der Leben einem gebewussten Garten gleicht. 13. Jung und alt werden gemeinsam tanzen und fröhlich sein, die Gott ihr Trauer in Freude verwandelt und sie nach ihrem Lied trostet. 14. Die Priester werden mit voll gesättigt, und das gesamte Volk wird die Güte des Herrn im Überfluss erfahren. 15. In Rama hort man bittere Klagen, weil Rahl ihr kinde weint und sich nicht trosten lasst, da sie verloren sind. 16. Gott fordert sie jedoch auf, das Weinen einzustellen, da ihr Muher belohnt wird und die kinde ausdem Land des Feindes zu rückkehren. 17. Es bestet Hoffnung für die Zukunft, denn die Nach kommen werden in eigenes Gebiet zurückkehren, erklärt der Herr. 18. Gott hort die Klage Ephraims, der sein Zachtigung akzeptiert und im Umkehr bittet, die den Herrn als seinen Gott anerkennt. 19. Nach seiner Abkehr empfand Ephraim Ruhe und Scham über die Fälle seiner Jugend, sobald er sein einzig gelang war. 20. Gott fragt rhetorisch, ob Ephraim nicht sein geliebtes Kind sei, für das trotz aller Drohungen tief Mitleid und Erbarmen empfindet. 21. Das Volk soll Wegweiser aufstellen und auf den Pfad achten, denn es eint jing, in sein Stad zurück zu kehren. 22. Gott fragt die Abtrünnige Tochter, wie lange sie noch zögern will, waren der etwas wollig News auf der Erde erschafft. 23. Wenn Gott das Schicksal Judas wendet, wird man im Land wieder siegen spruch über den Heiligen Berg und die gerechte Kiet or sprechen. 24. In Juda werden so will stat bewohner als Orch bauen und herten friedlich zu salmon leben. 25. Der Herr verspricht, die erschopten zu erquicken und jed seal, die unter mangel leidet, volstandig zu satigen. 26. Nach dieser Vision erwacht der Prophet und stelte fest, das sein Schlaf und die Empfangene Botschaft se wolchu und wären. 27. Es kommt die Zeit, in der Gott das Haus Israel und das Haus Judo mit einer Wielzahl von Menschen und wie segnen wird. 28. So wie Gott zu vor darüber gewacht hat, sie zu zerstören, wird er nun darüber wachen, sie wieder aufzubauen und zu pflanzen. 29. In jener Zukunft wird man nicht mehr behaupten, dass die Kinder für die Sünden ihre Vater bussen müssen. 30. Stattdessen wird jeder nur für sein eigen should während wörtlich sein und die Konsequenzen seines eigenen Handelns tragen. 31. Der Herr kundigten, dass einen neuen Bund mit dem Haus Israel und dem Haus Juda schließen wird. 32. Dieser Bund wird sich von dem unterscheiden, denn er beim Aussage aus Ägypten Schloss, welchen das Volk trotz seiner Versorge brach. 33. Der New Bund bestet darin, das Gott sein Gesetz direkt in ihres Legtundes in ihr Hasen schreibt. 34. niemand muss dann mehr den anderen lehren, den Herrn zu kennen, die allen erkennen werden und ihr Sünden vergibt. 35. Der Herr, der die Son, den Monden die Stern lenkten das Meer aufwult, bekraftigt sein Markt. 36. Na wenn dies Nategesetz Gemmels aufhören werden zu bestehen, konnte Israel aufhören, ein Vog vor Gott zu sein. 37. So why der Himmel unermesslich ist, word Gott die Nach kommen Israels niemals wegen ihrer Taten vollständig verwerfen. 38. Es kommt die Zeit, in der Jerusalem für den Herrn wieder aufgebaut word, vom Term Hananiels bis zum Ektor. 39. Die Messlini word sich weiter über den Hügel Garib bis nach Goa erstrecken, am die neuen Grenzen zu markeren. 40. Das Gesamtital und Allgebiet bis zum Bark Kidron werden dem Herrn geweiht sein und nie wieder zerstört werden.